Live 4. Einen schönen guten Abend und es begrüßt euch nicht der Klaus 4 persönlich heute Abend, auch nicht indirekt. Ich bin Mike Litt und halte hier heute für ihn den Laden am Laufen. Der Klaus gönnt sich noch einen freien Sonntag und ich freue mich, dass ich so auf diese Art und Weise hier mit euch ein bisschen Zeit verbringen kann. Ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie ich heute Abend hier diese Show anfangen könnte und habe mich dann letztendlich entschieden, dass ich das mit einem Classic mache, der auch ziemlich mellow, ziemlich weich ist. Vielleicht erkennt ihr ihn schon im Hintergrund. Das ist von Nightmares on Wax und heißt Mind Eye. Live 4 hört ihr hier einen Track von Nightmares on Wax. Ich habe schon gesagt, Mind Eye, und dass ich mir vorher lange überlegt habe, mit welcher Nummer ich heute die Show anfangen könnte. Viel länger noch habe ich mir überlegt, worum sie überhaupt gehen könnte, worum es sich drehen könnte heute Abend. Und ich hatte plötzlich das Bild vom Keyboard Wizard im Kopf. Also von einem Mann, der mit einem Keyboard auf einer Bühne steht und Hunderte, Tausende von Menschen begeistert mit seinen Sounds. Natürlich stellt sich erstmal die Frage, gibt es so einen Keyboard Wizard überhaupt? Ich glaube eigentlich nicht. Vielleicht hat es mal einen gegeben, Jean-Michel Jarre, obwohl er ja auch noch aktiv ist. Aber ansonsten ist das einfach, sag ich mal, fast eine Figur wie ein Superheld, und sie gefällt mir sehr gut. Und sie ist ja tatsächlich auch schon sehr, sehr stark ausgeschmückt und ausgespielt worden in der Rockoper Tommy. Also, ich werde euch verschonen, jetzt hier eine Dauerschau laufen oder Schauhörung von Keyboards Wizards zu veranstalten. Aber zwischendurch sollte es doch einige geben, und der Name Jean-Michel Jarre ist ja gerade schon gefallen. Und es wäre vielleicht dann auch mal angebracht, ein Classic von ihm zu spielen. Aber auch das verbiete ich mir. Aber es gibt eine schöne Interpretation von Double Standard. Gemeinsam mit dem Dub-Godfather Lee Perry und der Filmemacher und Regisseur David Lynch ist darin auch noch zu hören. Oxygen Part 4 im Original, wie gesagt, vom Keyboard Wizard aus Frankreich, hier aber in einer anderen Interpretation, die mir auch gut gefällt. hört 1 Live 4 und das hier ist im Hintergrund ein Track, den ich wirklich zufällig im Internet entdeckt habe, beziehungsweise gleich ein ganzes Album. Der Mann, der die Musik macht, heißt Gudmundur Guðmundsson. Ich sollte mich gar nicht am Isländischen versuchen. Es ist auch anders geschrieben, als ich es gerade vorgelesen habe. Also viel, viel einfacher ist sein Künstlername, der lautet nämlich Muria. Und ich habe ihn entdeckt auf der Seite von Play It, die ich ja sehr schätze, die ich auch in der letzten Woche hier schon gespielt habe und auch bestimmt nochmal spielen werde heute Abend. Und die haben Werbung für diesen Mann gemacht und für sein neues Album Triplicity, das übrigens erschienen ist auf einem Label, das alle Platten veröffentlicht zugunsten der Krebshilfe, der britischen Krebshilfe, einer speziellen Stiftung. Macmillan Cancer Support heißt das Ganze. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich durch Platt auf deren Facebook-Seite auf einen Elektroniker oder ein elektronisches Album aufmerksam gemacht geworden bin. Und hab da schon öfter mal was dann gekauft, für den guten Zweck auch noch. Und ja, ganz hervorragende elektronische Musik. Ich werde Muria später auch nochmal spielen, aber jetzt brauchen wir mal ein paar Gitarren noch hier bis zur nächsten Stauschau. Und das ist eine Coverversion von Suede, von Brass in Pocket. Original war das erschienen von den Pretenders. Und jetzt müssten wir hier nur noch was hören im Hintergrund. Da sind sie. Suede mit Brass in Pocket im Original von den Pretenders. I got brass in my pockets. I got powder and I'm gonna use it. Intention. Driving, teetotaling, no reason, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. I'm gonna use my arms, I'm gonna use my legs, I'm gonna use my style, I'm gonna use my senses. Deepest. Das ist auch so ein Song, da könnte man wahrscheinlich eine Compilation machen mit, ja, mit 20 Versionen mindestens. Ich musste gerade überlegen, wer denn wohl das Original gemacht hat und habe mir da selber einen kleinen Spaß draus gemacht und habe dann schnell im Internet nachgesehen. Ich lag tatsächlich richtig mit der Vermutung, dass es ein Song von Cat Stevens ist, aber er hat es ja, zuerst geschrieben, dann wurde es erst von jemand anderem veröffentlicht, nämlich von P.P. Arnold. Und das hier war gerade eine der vielen weiteren Coverversionen, die kam von Norma Fraser. Und auf diese Version bin ich vor ein paar Tagen aufmerksam gemacht worden von der Dortmunder Band Anjo Corré. Und ich muss sagen, das ist die Version, die mir dann auch vielleicht sogar am besten gefällt. So eine schöne Lovers Reggae Dub Version. Obwohl Dub ist Quatsch in dem Fall. Also Lovers Rock, so würde ich es mal bezeichnen. Hier im Hintergrund hört ihr Musik von Martin Buttrich. Ich habe vorhin über den Keyboard Wizard gesprochen. Martin Buttrich ist, glaube ich, jetzt nicht so der Mann, der so am Keyboard auf der Bühne steht und sich da so als Showtalent offenbart. Ich glaube, er ist mehr der Studiomann und hat ja viele legendäre Sachen schon produziert. Unter anderem mit Timo Maas vor, ja, vor gut 10 Jahren ganz, ganz viele, ganz, ganz große Tracks und dann sind die beiden ein bisschen auseinandergegangen. Jetzt bin ich aber vor wenigen Tagen im Netz über die Nachricht gestolpert, dass Timo Maas und Martin Buttrich wieder gemeinsam Musik machen wollen. Ich finde, das ist eine sehr gute Nachricht. Bin gespannt, was dabei herauskommt. Das hier Martin Buttrich solo jetzt hier mit L2 in 4 in 1 live. Ein Track von Oliver Kulecki hier in 1 Live 4, You See Red im Kellerkind Remix. Und nicht, dass ihr denkt, wir haben die Stauschau, die ich vorhin angekündigt hatte, vergessen. Nein, die ist tatsächlich ausgefallen, weil nichts los war auf den Straßen. Das ist ja prinzipiell eine gute Nachricht. Hier kommt der Mann, über den man sich streiten kann, aber ich tue es nicht. Stromae, ich mag den Typen wirklich, ich finde ihn genial. Und auf seine Art ist er auch ein Keyboard-Wizard mit Haus-Leluja. Und mon du rythme, du change, crie Haus-Leluja. Haus-Leluja, béni soit la musique et Haus-Leluja. Alleluia. Alleluia. Alleluia. J'ai prié Dieu pendant des heures. On m'a dit qu'il était trop vieux pour tous nos pleurs. Qu'il est trop riche pour écouter nos pauvres cœurs. Qu'il est trop pris, qu'il est femme, qu'il est homme, qu'il est hétéro, qu'il est gay. Qu'il est chanteur, qu'il est DJ, qu'il est mort et qu'il est né. Qu'il est même musulman ou juif, qu'il est bouddhiste et athée. Au nom du rythme et des gens, je crie Alléluia. Alléluia. Béni soit la musique et Alléluia. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je prie durant la nuit. Alléluia. Lorsque j'élève mes mains au ciel. Alléluia. Lorsque je saute et que je crie. Alléluia. C'est l'Éternel qui me le dit. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. J'entends des voix. Des voix des gens que je ne vois. Si toi aussi tu le perçois, c'est que tu avais perdu la foi. C'est ce que je prie durant la nuit. Lorsque j'élève mes mains au ciel. Lorsque je saute et que je crie. C'est l'Éternel qui me le dit. Alléluia. C'est ce que je prie durant la nuit. Alléluia. Lorsque j'élève mes mains au ciel. Alléluia. Lorsque je saute et que je crie. Alléluia. C'est l'Éternel qui me le dit. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Give me Every book I read said that I would meet somebody like you. Somebody. Whenever I was sorry, so sorry for the things I used to do. A journal full of numbers that I used to go through. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, all behind me now. All because of you. Prince. Prince heißt auch definitiv Prince, also so wird sein Album erscheinen mit dem Namen Prince drauf. Das war nicht immer der Fall bei ihm. Soll im September rauskommen. Es gibt schon 2 Nummern im Netz und ich denke, die hat man dann auch schon hier und da mal gehört. Ich wollte die auf jeden Fall spielen, hier Breakdown, weil ich die auch wirklich sehr schön fand. Es ist nicht wirklich was Neues, es ist gutes Prince-Material, aber man weiß bei ihm nie so richtig, was da noch passieren kann. Deswegen auch nochmal ganz kurz 2 Sätze zu Stromae, den ich davor gespielt hatte. Der Typ ist absolut Pop und er bedient auf der einen Seite ja eben ein Publikum, das sich vielleicht nicht unbedingt so viel Gedanken machen möchte über die Musik, über das, was vielleicht dahinter steckt. Aber wenn man mal ein gutes Interview mit ihm liest oder sieht oder hört, stellt man fest, dass er wirklich eine ganze Menge im Angebot hat. Und ich habe mich in den Typen, ja, wenn man so will, dann auch so ein bisschen verknallt. Also jetzt nicht als Typ an sich, nicht so in sexueller Hinsicht, sondern so in die Musik, in das Zeug, was er macht. Das finde ich echt klasse. Jetzt hier Slam, über die ich schon gesprochen hatte. Slam mit Plaid, über die ich schon gesprochen hatte, mit dem Track Slam. Bis zu den Infos um 23 Uhr. 1 Live. Infos. Mit Christine Langner um 23 Uhr. CDU in Sachsen muss sich neuen Koalitionspartner suchen. Deutschland will Waffen an irakische Kurden liefern und das Wetter morgen mit Sonne und Wolken. Landtagswahl. In Sachsen bleibt die CDU an der Macht. Sie hat bei der Wahl heute gut 39% geholt. Aber der Koalitionspartner FDP ist nicht mehr dabei. CDU-Ministerpräsident Tillich muss sich jetzt einen neuen Regierungspartner suchen. In der ARD schloss er die eurokritische AfD praktisch aus. Die AfD ist eine Partei, die mit sich selbst mehr beschäftigt ist, als überhaupt, dass sie fähig ist, ob nun Oppositionsarbeit oder irgendwelche anderen Aufgaben zu erfüllen. Die AfD hat es in Sachsen mit rund 10% zum ersten Mal in einen Landtag geschafft. Möglich wäre in Sachsen auch eine Koalition aus CDU und SPD. Die SPD hat über 12%. Die Grünen sind auch wieder dabei. Parteichefin Simone Peter freute sich. Bei leichten Verlusten ist ganz klar zu sagen, wir Grüne mischen im Sächsischen Landtag weiter mit. Zweitstärkste Kraft in Sachsen wurde die Linke. Waffenlieferung. Deutschland liefert unter anderem Panzerabwehrraketen und Maschinengewehre in den Nordirak. Damit sollen die Kurden im Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat unterstützt werden. Es wird insgesamt 3 Lieferungen geben. Die erste soll bis Ende September im Nordirak ankommen. Verteidigungsministerin von der Leyen sagte, dass genau geprüft wird, was die Kämpfer brauchen. Uns war aber auch wichtig, dass wir zwar für den akuten Bedarf, aber nicht über den Bedarf hinaus ausstatten werden. Bundeskanzlerin Merkel wird morgen im Bundestag eine Regierungserklärung dazu abgeben. Ebola-Epidemie. In einem Leipziger Krankenhaus ist ein Patient mit Verdacht auf das Virus aufgenommen worden. Der 45-Jährige soll mit hohem Fieber aus Afrika zurückgekommen sein. Nach Angaben der Klinik hat er sich etwa 5 Wochen in Ebola-Gebieten in Liberia aufgehalten. Ein erster Test war negativ. Das Ergebnis eines zweiten Tests soll morgen vorliegen. In Hamburg wird zurzeit ein Ebola-Patient aus Senegal behandelt. Eins live. Vier. Vier heißt die Show. Vier heißt auch der Mann, der sie normalerweise hier macht. Aber der gönnt sich eine kleine Sommerpause. Mein Name ist Mike Litt und ich freue mich, dass ich hier Fieges Jumbo fliegen darf heute Nacht. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, eins meiner absoluten Lieblings Stücke zu spielen hier in dieser Show. Das heißt Hongkong und ist von den Gorillas und es handelt auch von einer Radiostation. explode. Another people in a dream. Wait for the machine to pick the shit up, leave it clear. Live 4, hier die Gorillas mit Hongkong, mit diesem speziellen chinesischen Instrument, die chinesische Zither. Ich maße mir jetzt gar nicht an, das überhaupt richtig aussprechen zu wollen oder zu versuchen. Ich lasse es einfach mal so stehen als chinesische Zither. Wenn es im Drum and Bass sowas wie Superstars gibt, aber Drum and Bass ist jetzt nicht so eine Massenmusik und na klar, gibt es da Stars oder hochrespektierte Leute, nur ist die Bezeichnung Superstar vielleicht jetzt nicht so richtig. Doch, lassen wir stehen, Superstars. Dann gehören Hybrid Minds sicherlich zu den Top 5 Leuten, möchte ich behaupten. Hören wir von Hybrid Minds Blame. to blame? Who's left to blame? What happens now? Why have we changed? It seems like things just ain't the same. But do we bother all these games? Now that I'm gone, who's left to blame? Who's left to blame? To the people, here we go, here we go. Power to the people, here we go, here we go. Power to the people, here we go, here we go. Free the motherland so the land can grow. Put down the negative, flow positive. Spiritual, lyrical, the objective. Knowledge and wisdom is the incentive. To live the life you love, I love the life you live. Hands from my heart, them are pure and clean. Rise up, Selassie, ice, gold and green. Newsflash, killing and there's rumors of war. Unnecessary violence, invade another shore. The king sound playing, don't grab the mic. Vibes from the underground, the light shine bright. Persecution of the sickle, persecution of the seas. Juvenile killing, it's on the increase. So come my brother man, we're righteous on the land. The lion on the throne, a true Rasta man. Mystical vibration, we're dropping rhymes again. Go tell it to your enemy, go tell it to your friend. Should've known better from the errors of before. Somebody tell me what we're fighting for. Here we go, here we go. Power to the people, here we go, here we go. Power to the people, here we go, here we go. Free the motherland so the land can grow. Lyrics from the inner mind flow to the pen. See another brother man shot down again. Liberty, equality, the elements we need. Looking to reap, but you don't sow seed. Push a positive to a cultural drift. Life that we're living is a godsend gift. Vibes me a script, so I keep an uplift. Bass in my soul, so I like to write riffs. Of Noah said they didn't take heed. Equal rights is the food that we feed. Highs and lows like a big lift shaft. Slow down massive cause we're going too fast. Can't rewind when I'm a Gideon fall. Few will be chosen but many shall be called. Should have known better and learned from before. Somebody tell me what we're fighting for. What are we fighting for? Fighting for now. Thank you. Live 4 habt ihr eben gehört, einen Track von Rebel MC, Power to the People. Und Rebel MC ist bekannt geworden in den späten 80er Jahren als, ja, man könnte ihn Charts-Rapper nennen. In England hat er so diese Hip-House-Geschichten gemacht, leicht Ska beeinflusst, und hatte dann mit Street Tough auch einen riesigen Hit in Großbritannien, der sich sogar auch hier in Deutschland behauptet hat. Und später ist er dann mehr so ein Underground-Aktivist geworden. In der Jungle-Szene, in der Rugger-Szene, wie immer man das nennen will. Und er ist weiterhin aktiv und ich finde, er macht immer noch gute Sachen. Power to the People from Rebel MC war das eben. Und dann gerade eine Dub-Version von Zachary vom Sting Dem, der Sting Dem Dub. Ich hatte schon dieses Label angesprochen, das alle Einnahmen für eine Krebsstiftung verwendet. Der Macmillan Cancer Fund ist das in Großbritannien, der wirklich hervorragende elektronische Musik veröffentlicht. Es gibt da zum Beispiel so eine Compilation, die heißt Touch. Und da sind wirklich alle namhaften britischen Elektroniker drauf und nicht nur die aus Großbritannien. Ich möchte jetzt einen Track von dieser Compilation spielen, von Aerotheme. Und die Nummer heißt Moonlight Through Bare Branches. Track von Sasse hier in 1 Live 4 um 23.34 Uhr und der Track heißt Analog City. Was ist eine analoge Stadt? Gibt es das heute überhaupt noch? Ich glaube nicht, aber vielleicht könnte ich es irgendwie so interpretieren. Eine analoge Stadt ist vielleicht eine Stadt, die in der Vergangenheit eben auf Schlüsselindustrien gesetzt hat, auf so klassische Industrien wie Stahl, Kohle zum Beispiel. Und so eine Stadt wäre dann zum Beispiel die Stadt Sheffield im nördlichen Großbritannien. Und wenn man da die Möglichkeit hat, die Stadt mit dem Auto zu erreichen oder auch mit dem Zug, dann bieten sich Möglichkeiten sozusagen auf die Stadt hinunterzuschauen oder sie zu überblicken. Und als ich das zum ersten Mal gemacht habe, habe ich das mit einem Stück von einer Band aus Sheffield im Kopf gemacht. Dabei muss man sagen, dass Sheffielder Bands immer auch einen gewissen Hang zur Elektronik hatten oder dass es einige berühmte elektronische Bands aus Sheffield gegeben hat und da auch weiterhin noch gibt. Aber diese Band, die ich jetzt hier gerne spielen möchte, gibt es schon lange nicht mehr. Die heißt The Concert Angels und After the Rain. Ist ein Stück, in dem sehr viel Emotion steckt und wo ich mir diese Stadt wunderbar vorstellen konnte. Nach dem Regen. When a sky full of tears is threatening to fall, don't stand in the way, come inside, close the door. The sky will clear again after the rain, after the rain. When the clouds overhead want to capture your heart, let them know you are strong, you will not be caught. keep the car running. And the fingers swallow my pollen. Dolly bed, you had me howling cold. I fell into your skin on the night you led me under your sin. You had me howling, you had me howling. Thank you.

Und ich hatte vor ein paar Tagen eine, ja, wie ich fand, für mich persönlich, also ihr müsst nicht drüber lachen, für mich war es eine witzige Vorstellung. Ich war in meinem Leben schon auf sehr, sehr vielen Depeche Mode-Konzerten. Irgendwie ist es einfach Tradition geworden, dass ich immer wieder dahin gehe. Natürlich gehe ich auch gerne hin, weil ich die Band wirklich mag. Und neulich wurde mir allerdings klar, ich freue mich eigentlich auch immer ziemlich auf die Musik, die davor läuft. Also die ist für mich nämlich unberechenbarer. Da weiß ich nicht immer genau, was kommt. Ich habe eine ungefähre Ahnung davon, was da läuft, weil soweit ich weiß, sucht Martin Al Gore die Tracks immer aus, aber es ist zum Teil ja verhältnismäßig harter, straffer Techno und das läuft dann nicht ganz so laut und ich habe aber den Eindruck, dass das die Leute ganz schön emotionalisiert für die späteren Auftritte von Depeche Mode, wo man dann ja tatsächlich ja schon alles kennt und das ist dann ja mehr so eine Art Gottesdienst, aber diese Techno-Sets vorher, die sind echt voller Überraschung und da macht es mir auch immer richtig Spaß, da mitzuraten, was wohl kommen könnte. Vor einigen Jahren lief dieses Stück hier da habe ich es mit zum ersten Mal gehört, Thousand Nights, hier im Dubfire Remix, im Original von Gregor Thrasher und ja, allein wie dieser Bass dann in so einer riesigen Halle von unten 10.000 Leute oder noch mehr so durchwabert. Das hat schon was Besonderes. Wir hören das jetzt hier noch bis zu den Infos um Mitternacht. 1000 Nights. 1 Live Infos mit Christine Langner um 0 Uhr. Sachsens CDU-Chef freut sich über Wahlergebnis. Bundesregierung will Waffen an Kurden im Irak liefern und das Wetter wird langsam besser. Nach 24 Jahren CDU gibt es die nächsten 5 Jahre mit uns in Regierungsverantwortung. Dafür haben wir allen Grund, unseren Wählerinnen und Wählern Danke zu sagen. Die CDU hat die Landtagswahl in Sachsen mit Ministerpräsident Tillich klar gewonnen. Nach Auszählung aller Gemeinden kommt sie auf 39,4%. Sie muss sich aber einen neuen Koalitionspartner suchen. Die FDP hat es nicht in den Landtag geschafft. Genau wie die rechtsextreme NPD. Sie ist nach Angaben der Landeswahlleitung knapp gescheitert. Dafür zog die eurokritische AfD zum ersten Mal in einen Landtag ein mit rund 10%. AfD-Parteichef Lucke war zufrieden. Ja, also ich freue mich außerordentlich über dieses hervorragende Wahlergebnis der AfD in Sachsen. Die Linke wurde in Sachsen wieder zweitstärkste Kraft. Dahinter ist die SPD. Die Grünen haben verloren, kommen aber auf knapp 6%. Waffenlieferung. Die Bedrohung durch ISIS, dieser Bedrohung kommen wir mit humanitären Mitteln allein nicht entgegen. Außenminister Steinmeier hat angekündigt, dass Deutschland die kurdischen Kämpfer im Irak mit Waffen unterstützen wird. Darauf hatte sich Bundeskanzlerin Merkel am Abend mit einigen Ministern geeinigt. Jörg Brandscheid berichtet. In mehreren Tranchen will die Bundesregierung Waffen an die kurdischen Kämpfer im Nordirak liefern. Darunter das Schnellfeuergewehr G3, panzerbrechende Waffen für kurze Strecken sowie Milan-Panzerabwehrraketen für längere Strecken. Insgesamt geht es laut Verteidigungsministerin von der Leyen darum, einen 4000 Mann starken Großverband kampffähig auszustatten, neben der Lieferung von Schutzausrüstung und Fahrzeugen. Vulkanausbruch. In Island haben die Behörden die Alarmstufe Rot wieder herabgesetzt. Damit wird auch ein teilweises Flugverbot in der Nähe des Berges wieder aufgehoben. Zwischendurch galt die höchste Gefahrenstufe, weil wieder Lava aus dem Bárðarbunga ausgetreten war. Vor 4 Jahren war durch die Asche aus einem anderen isländischen Vulkan der europäische Flugverkehr lahmgelegt worden. Live 4. Heute Nacht mit Mike Litt hier im Cockpit und die erste Nummer in dieser Stunde heißt The Trip von Still Corners. Still Corners mit The Trip hier in 1 Live 4 und ich mag die Musik von denen, weil sie wirklich so einen kristallklaren Gitarrensound hat. Der steht eigentlich so ein bisschen im Widerspruch dafür, wo die Band zu Hause ist, nämlich beim Sub Pop Label, das zumindest ja vor in den Anfängen eher sogar noch für schrammligere Geschichten bekannt war. Bei der Band, die hier schon im Hintergrund läuft, ist das so eine ganz komische Mischung. Auf der einen Seite hatten die einen sehr, sehr transparenten Sound. Auf der anderen Seite standen sie eben so für die Wall of Sounds und für den sogenannten Shoegazer Sound. Die Rede ist von Ride, eine Band, die sich für meinen Geschmack viel zu früh aufgelöst hat und ja, wo die meisten Mitglieder auch dann wirklich in der Versenkung verschwunden sind. Einer macht immer noch von sich reden oder den sieht man gelegentlich als Gitarrist, mittlerweile vom BDI. Früher eben auch bei Oasis, Andy Bell, von dem spreche ich. Hier Ride mit einem Stück Leave Them All Behind, das jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Puckel hat, aber was ich finde, was man sich durchaus mal wieder anhören kann hier. Leave Them All Behind. Die Stimme hat man leicht erkannt, das war die von Damon Albarn, aber das war nichts von seinem Soloalbum, sondern das war ein Stück, das aber ja fast zeitgleich mit seinen Solo-Geschichten in diesem Jahr erschienen ist, nämlich Go Back von Tony Allen, von dem eigentlichen Drummer Tony Allen. Und es gibt einige Leute, die sagen, ja, also diese Art und Weise, wie er da klingt, in der Single von Tony Allen, hätte man sich vielleicht auch zwischendurch mal auf seinem Soloalbum erhofft oder gewünscht. Aber ich persönlich mag sein Soloalbum sehr, hab's viel gehört. Aber die Single hier, Go Back von Tony Allen, ist sicherlich auch nicht schlecht. Hier kommt nochmal der Mann aus Island, Moria mit Emendation. Und das Album von Moria, wenn man das kauft, das ist übrigens eine charmante Geschichte, finde ich, bei dieser Krebsstiftung aus Großbritannien. Man zahlt so viel, wie man möchte. Man legt selber den Wert fest, was einem die Musik wert ist und wie viel man dann noch für den guten Zweck spenden mag. Emendation von Moria aus Island hier in 1Live4.

Hier gab es eben einen Track von Maxi Sound System, Regrets We Have No Use For. Und das hier im Hintergrund ist noch Dub Child von Maya Jane Coles. Und ich möchte mich wiederholen, wenn es um die letzte Woche ging, da habe ich diesen Track schon mal gespielt. Ich finde ihn immer besser. Thrack heißt der von Virtual Riot. Und ja, ich würde ihn als Improvisations-Dubstep bezeichnen. Wahrscheinlich steckt ziemlich viel Arbeit drin. Und so spontan ist das Ding eigentlich entstanden. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde es grandios. I'm gonna Jay Kenzo heißt der Typ, der hinter dem Track hier steckt, und der heißt Enter Valarak. Und jetzt möchte ich nach der hierzu gegebenermaßen etwas düsteren Stimmung wieder für ein bisschen mehr Licht sorgen, auch wenn schon sehr spät ist für viel Licht, aber der ein oder andere oder die eine oder andere von euch wünscht sich das ja jetzt vielleicht auch. Und deshalb hier an dieser Stelle jetzt ein Classic von Karma. Bester Liquid Sound, Only You, in 4. Summer mit Only You hier in 1 Live 4. Die letzten Minuten gehören einem Keyboard Wizard. Ich hatte in dieser Show ja immer mal wieder Keyboard Wizards ins Spiel gebracht, also Leute, die mit ihrem Keyboard ja vor einem großen Publikum stehen und mit ihren Sounds die Leute in Begeisterung versetzen. Kurt Hauenstein war kein wirklicher Keyboard Wizard. Ich glaube, er war von Hause aus erstmal Bassist, aber er hatte dann diesen riesigen Erfolg mit dem Projekt Supermax und mit dem Track, der hier schon im Hintergrund läuft und der auch viele, viele Jahre nach dem Erscheinen immer noch sehr frisch klingt. Love Machine. Und ja, wenn er mit Supermax aufgetreten ist, dann hat er oft den Mini-Moog-Synthesizer gespielt. Stellen wir uns das jetzt einfach vor. Kurt Hauenstein ist vor knapp 3 Jahren verstorben. Aber seine Musik, ja, klingt nach wie vor sehr lebendig, wie ich finde. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich darf euch ankündigen, dass Klaus Vier hier in der nächsten Woche wieder in seinem Studio sitzt. Ich werde auch zuhören. Macht ihr es auch. Habt eine gute Zeit. Alles Liebe und Gute. Mein Name ist Mike Litt. Need a two-disc lover. need a 3 days lover. Just call 9 8 7 6 5 4 3 3 days lover. In this world.